In der Ruf ertrügt das Wille, steckt das höchste Gut der Welt. Und dies Kleinod zu gewinnen, braucht man weder Staat noch Geld. Weil ein jeder stündlich sieht, dass wer heute trotzt und blüht, morgen oft am Ruder zieht. Weil ein jeder stündlich sieht, dass wer heute trotzt und blüht, morgen oft am Ruder zieht. Äußerliche Pracht und Güte sind ein Schein erdeckter List. Die von niedrigen Gemüter ein geschmücktes Fallbrett ist. Wer hier blind und sicher tritt, dessen unbedachter Schritt nimmt die Reue in Acht. Wer hier blind und sicher tritt, dessen unbedachter Schritt nimmt die Reue in Acht.